Hallo, hallo, meine lieben Freunde, Geliebte unseres Herrn Jesus Christus, Geliebte des Vaters, Geliebte des Heiligen Geistes, diejenigen, die die Liebe Gottes in ihr Herz ausgegossen haben. Und ich möchte heute über zwei Dinge reden, die ganz wichtig sind, aber die auch unsere eigene Verantwortung sind, nämlich Intimität und Identität. Wisst ihr, niemand ist dafür verantwortlich, dass ich in wahrer Identität lebe. Warum ist niemand dafür verantwortlich? Schau, im neuen Bund, das wisst ihr ganz bestimmt alle schon, im neuen Bund ist es so, dass Gott alles bereits getan hat durch das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Da gibt es nichts mehr zu tun. Alles wurde bereits getan. Nachdem alles bereits getan wurde, bleibt nur mehr einer über, der verantwortlich ist, das auch zu erleben. Und der bin ich. Ich, Rainer, bin verantwortlich, dass ich all das erlebe, was Gott für mich bereits vorbereitet hat, was er mir gegeben hat, wofür er bezahlt hat. Da ist niemand verantwortlich, außer ich. Jetzt, wenn Gott bereits alles für mich getan hat, wenn Jesus Christus für mich den hohen Preis bezahlt hat, wenn alles bereits erledigt ist für mich und ich diese Dinge nicht mehr erlebe, dann kann ich die Schuld auf niemanden mehr schieben. Muss ich einfach anerkennen, ich habe alles bekommen von Gott, Jesus Christus hat alles für mich bezahlt und jetzt muss ich das auch ergreifen, was bereits getan wurde von seiner Seite aus. Und wenn ich das ergreife in meinem eigenen Herzen und wenn ich wirklich einfach mich mal entscheide, die Verantwortung zu übernehmen, dann heißt das, ich habe so viel Intimität mit Gott, wie ich mich entschieden habe, zu haben. Rick Joyner hat immer gesagt, wir waren ja 10 Jahre dort in den USA, haben wir gelebt und waren sehr viele Jahre Teil von Morningstar Ministries. Und Rick hat immer wieder gesagt, jeder von uns ist so nah an Gott, wie wir es haben wollen. Oder jeder von uns hat so eine enge Beziehung mit dem Herrn, wie wir sie haben wollen. Und denken mal, Intimität ist meine Verantwortung. Ich entscheide mich, wie viel Zeit ich investiere in meine Beziehung mit dem Herrn. Ich entscheide mich, wie viel Energie ich investiere in meine Beziehung mit dem Herrn. Ich entscheide mich, welche Prioritäten ich setze. Sind mir die sozialen Medien wichtiger? Ist mir, was weiß ich, meine Freizeit wichtiger? Ist mir der Sport wichtiger? Sind mir andere Dinge einfach wichtiger als meine Intimität mit dem Herrn? Und Intimität, die wird es halt nicht zu erleben geben, wenn wir auch nicht Zeit in sie investieren und auch nicht sehr bewusst und intentional daran sind. Und das ist mal das Wichtige, was wir verstehen müssen. Dass niemand ist verantwortlich für meine intime Beziehung mit dem Herrn. Ja, wäre das nicht schön, wenn du zu irgendeiner Konferenz hingehst und dort kommt der Reinhard auch hin, dann legt er die Hände auf, wusch, ab jetzt hast du eine intime Beziehung mit dem Herrn. Das wäre ja wunderschön, das wäre doch so toll. Da würden wir uns alle freuen, wie leicht das Christenleben jetzt geht. Aber meine lieben Freunde, das ist nicht so. Du bist verantwortlich, Zeit, Energie in die intime Beziehung mit Gott hinein zu investieren. Wie ist es jetzt aber, wenn Leute ihre Identität gar nicht kennen? Und hier sehe ich ein ganz großes Manko. Nämlich ein Manko, dass viele Christen gar nicht wissen, wer sie sind. Und ich wusste das auch sehr lange nicht. Sehr lange habe ich nicht erkannt, wer ich wirklich bin. Und ich glaube inzwischen, dass es ganz, ganz schwer ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber ganz, ganz schwer ist, in Intimität mit Gott zu leben, wenn ich nicht Identität habe. Ganz, ganz schwer. Und ich werde euch sagen, warum. Die Identität, die hat ja mit dem Herzen zu tun. Was sich in meinem Herzen drinnen abspielt. Wer ich tief in mir drinnen glaube, dass ich wirklich bin. Das ist die Identität. Und wenn ich in meinem Herzen nicht sicher bin, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, dass ich bedingungslos akzeptiert bin, dass ich eine neue Schöpfung in Jesus Christus bin, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus bin, unabhängig von irgendeiner Leistung, die ich gebracht habe, dann wird auch in meiner intimen Beziehung mit Jesus immer dieses versteckte Motiv mit hineinspielen. Ich will durch meine intime Beziehung mit Jesus Identität bekommen. Nur, da zäumen wir das Pferd von hinten auf. Da haben wir das völlig falsch gemacht. Warum? Ich kann nicht über Intimität zur Identität kommen. Das kann ich ja gar nicht. Ich komme mit der Identität, über die komme ich dann zur Intimität. Schau. Wenn ich mir nie sicher bin, dass ich wirklich geliebt bin von der Person, mit der ich eine intime Beziehung haben will, ja, wie soll die intime Beziehung da gehen? Da ist immer eine Blockade da. Da sind immer Lügen da, da sind immer Gedankenmuster da. Da ist ja immer was im Herzen, was mich abhält, zurückhält davon, in wahrer Intimität zu leben. Wenn ich mal weiß, wer ich bin, die Person, die von dieser anderen Person unwahrscheinlich geliebt ist, die angenommen ist, die akzeptiert ist, so wie sie ist, ja, dann komme ich ganz leicht zur Intimität. Und wer ist dafür verantwortlich, dass du die Identität wirklich hast oder erlebst oder erfährst oder ergreifst, die du bereits hast in Christus? Natürlich nur du. Wie können wir zu dieser wahren Identität kommen? Identität bedeutet zu wissen, wer ich bin. Wert zu haben. Schau, ich kann zu dieser Identität übers Anerkennen nur kommen. Ich sehe keinen anderen Weg. Leute, die auf irgendeine Offenbarung warten und die hoffen, dass irgendwann mal die richtige große Offenbarung kommt und plötzlich, wow, ich habe eine Predigt gehört, jetzt weiß ich, wer ich bin. Wisst ihr, meine Erfahrung ist, dass das schön ist und wunderbar ist und dir toll ist, aber dass das letztendlich nicht haltet. Es bleibt einfach nicht. In der Krise zweifelst du dann wieder an, wer du wahrhaftig bist. Also was tun wir? Wir fangen an, die Bibel zu studieren. Wir befassen uns mit dem, was die Wahrheit der Bibel ist, wer du in Christus bist. Nicht, wer du in dir selbst bist. Nicht, wer du bist, weil du was geleistet hast. Nicht, wer du bist, weil du dich angestrengt hast, weil du so viel für Gott getan hast oder so viel Erkenntnis hast oder so viel Offenbarung hast oder so viele Kranke geheilt hast. Nein. Wer bist du in Christus? Zu wem hat Gott dich gemacht, ohne dass du etwas dazu tust? Und das musst du studieren. Wenn die Bibel sagt, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern war und er schämte sich nicht, uns Brüder zu nennen, dann muss ich diese Wahrheit anerkennen. Das heißt, ich erkenne sie an, indem ich mich erstens entscheide, was die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Ob ich das fühle, ob ich das spüre, spielt gar keine vorrangige Rolle. Zuerst entscheide ich mich mal, dass das, was die Bibel gesagt hat, die absolute Wahrheit ist und das akzeptiere ich in meinem Herzen. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen. Dann fange ich an, in meinem Herzen immer wieder mir vorzusagen oder Bilder von Herzen zu schreiben, wie geliebt ich bin, wie angenommen ich bin, wie vollkommen ich in Christus bin, welche neue Schöpfung ich in Christus bin. Das Alte ist alles vergangen. Die Identität, die mir früher gegeben wurde, durch Leistung, durch Arbeit, durch Karriere, durch Status, durch Geld, durch was war ich, was alles haben wir Identitäten bekommen. Und das lasse ich jetzt alles los. Ich lasse jetzt alles los und ich sage, ich bin nicht mehr derjenige, der sich identifiziert durch irgendetwas anderes, außer in Christus bin ich geliebt. In Christus bin ich angenommen. In Christus bin ich eine Neuschöpfung. In Christus bin ich vollkommen. Und diese Wahrheiten, die sage ich mir immer wieder aufs Herz und die schreibe ich mir aufs Herz, indem ich mir Bilder male von dem, was es bedeutet, angenommen zu sein und geliebt zu sein. Und so kommen wir zur Identität, indem wir die Eigenverantwortung übernehmen über unseren Identitätszustand des Heute. Und wenn wir die Eigenverantwortung übernommen haben, dann können wir auch etwas tun. Dann packen wir auch etwas an. Darum, meine lieben Freunde, denkt nicht daran, dass irgendjemand verantwortlich ist, euch Identität zu geben oder euch in die Intimität zu bringen. Nein. Ich kann keinen Menschen verantwortlich machen für die intime Beziehung zwischen Debbie und mir. Genauso wie ich keinen Menschen Verantwortung machen kann zwischen meiner Intimität mit Gott und meiner Identität in Christus. Intimität mit ihm und Identität in ihm sind beide meine Verantwortung. Danke, wir sehen uns beim nächsten Mal.